Himmel ist offen. Oh, sein Angesicht ist dir zugewandt heute Morgen. Oh, komm auf seine Ebene. Jesus hat den Weg freigemacht, dass wir dem Vater begegnen können, von Geist zu Geist, von Herz zu Herz. Es ist dir zugewandt. Oh, Shakando Radia Sarada. Vor seinem Angesicht. Psalm 145, Vers 15 heißt es: Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und du sättigst alles Lebendige nach deinem Wohlgefallen. Oh, unsere Augen sind auf dich gerichtet. Unsere Augen sind auf dich gerichtet, Herr. Wir warten auf dich, Herr, dass du uns sättigst, dass du uns unsere Speise zur gegebenen Zeit gibst. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass du jeden sättigst, jeden hier in diesem Raum, jedem, der über Livestream zuschaut, Herr. Danke, dass du jeden sättigst. Sättigst mit deiner Speise, Herr. Oh, wir schauen auf dich. Bleib einfach vor ihm. Gib dem einfach eine Minute Zeit. Schau einfach nur auf ihn. Lass ihn nicht rausbringen. Lobpreisteam, bleib einfach drauf. Bleib einfach drauf. Einfach vor ihm. Und als es Abend geworden, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land, Jesus. Und als er sie beim Rudern Notleiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die vierte Nachtwache zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redet zugleich mit ihnen und spricht zu ihnen. seid guten Mutes. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich. Vielleicht bist du gerade in irgendeinem Sturm in deinem Leben. Vielleicht ist dein Boot gerade am Schaukeln. Vielleicht ist gerade Unruhe, Unfrieden in deinem Herzen. Weißt du, alles, was es braucht, ist, dass Jesus in dein Boot kommt. Es heißt hier, und als er in das Boot hineinstieg, legte sich der Wind. Alles, was es braucht, ist, dass du Jesus in dein Boot holst. Du sagst, Jesus, ich berge mich bei dir. Komm zu mir. Komm in mein Herz. Oh, und du hast Gemeinschaft mit ihm. Und du hast Frieden in ihm. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Vielleicht fühlst du dich auch wie die Jünger zwei Kapitel weiter vorne, als sie im Sturm waren. Und Jesus war schon bei ihnen im Boot. Aber er schlief. Er schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sie sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Vielleicht ist es so in deinem Leben, dass da dieser mächtige Sturm angefangen hat zu toben. Vielleicht durch eine Diagnose, die ein Arzt dir gestellt hat. Vielleicht ist da ein Ereignis gewesen, das einschneidend war in deinem Leben und seither bist du nicht mehr zur Ruhe gekommen. Vielleicht ist es Krankheit, vielleicht ist es eine berufliche oder eine finanzielle oder eine beziehungsmäßige Sache oder vielleicht sind es einfach auch Dinge in deiner eigenen Seele oder Angriffe der Finsternis, was auch immer es ist. Aber es ist so, dass du wie gerade in diesem Sturm bist und da ist dieser Schrei in deinem Herzen und du sagst, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen, dass wir umkommen. Und es scheint so, wie wenn Jesus schlafen würde. Aber es heißt hier weiter, und er wachte auf, er bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Halleluja. Halleluja. Weißt du, die Präsenz von Jesus bringt jeden Sturm zur Ruhe. Es ist seine Präsenz. Du musst nur seine Präsenz in dein Leben holen. Wenn er da ist, er bringt jeden Sturm zur Ruhe. Und warum hat er gesagt, was seid ihr furchtsam, ihr Kleingläubigen? Ganz einfach, wenn Jesus bei dir im Boot ist, dann brauchst du dich nicht zu fürchten. Ja, dann kannst du in seiner Kraft dem Sturm gebieten und er wird still. Also das ist der Grund, warum Jesus sie gescholten hat, weil im Grunde genommen hat er in seinem Herzen sich gesagt, warum sprecht ihr nicht zu dem Sturm? Warum braucht ihr da jetzt mich? Ich bin in eurem Boot. Ich bin da. Also sprecht ihr zum Sturm. Sprecht ihr zum Sturm. Halleluja. Und ich hatte diesen Eindruck heute Morgen, dass wir zu Stürmen sprechen sollen. Ganz konkret. Und ich hatte verschiedene Eindrücke. Aber das heißt nicht, dass es sich nur auf diese Personen bezieht. Wir sprechen heute Morgen in jeden Sturm, der irgendwo tobt, auch wenn du über Livestream zuschaust. Egal. Egal, wie der Sturm ist. Aber ich hatte den Eindruck, das kann sein, dass es sogar auch jemand über Livestream ist, aber vielleicht ist auch jemand live hier. Und zwar hatte ich da den Eindruck gehabt, ich war wie in einem kurzen Film und ich habe gesehen, einen Garten. Und es war eine friedliche Atmosphäre zuerst. Aber dann ist ein Unfall passiert und da war auch ein Kind involviert. Und seither ist dieser Sturm in deinem Leben. Seither ist dieser Sturm. Und Jesus möchte diesen Sturm zum Stillen bringen. Wenn dich das betrifft, wenn du hier bist, wenn du live hier bist vor Ort, dann, ja, dann komm einfach hier nach vorne. Komm einfach hier nach vorne. Es kann sein, dass es dann noch für eine andere Person über Livestream ist, aber wenn du live hier vor Ort bist, dann komm einfach nach vorne. Ich hatte noch einen Eindruck, und zwar hatte ich gesehen, dass jemand, können wir das Licht bitte lassen? Ich hatte gesehen, dass jemand medizinisch indiziert, aber da wurde eine Medikamentenumstellung gemacht, die medizinisch notwendig war, aber seitdem diese Medikamentenumstellung ist, ist dieser Sturm in deinem Leben und du kommst nicht mehr zur Ruhe. Und vielleicht hast du es noch nicht mal darauf bezogen, auf diese Medikamentenumstellung, aber während ich es jetzt sage, wird es dir vielleicht bewusst, ja stimmt, das ist ja genau seitdem diese Medikamente umgestellt wurden. Und Jesus möchte da Ruhe reinbringen. Wenn dich das betrifft, kannst du auch nach vorne kommen. Stell dich einfach ganz schnell nach vorne, weil wir wollen speziell zu diesem Sturm sprechen. Jemand anders ist hier und du hattest ganz kürzlich, das ist ganz kurz her, wenige Tage, und du hattest eine Diagnose von einem Arzt bekommen und seither ist dieser Sturm in deinem Leben. Seither kommst du nicht mehr zur Ruhe. Seitdem diese Diagnose gestellt wurde, komm nach vorne. Jesus möchte dir begegnen. Jemand anders, du hattest einen Verlust einer Person in deinem Leben. Da war ein Verlust und irgendwie hat dich das aus der Bahn geworfen und seither ist es auch wie ein Sturm in deiner Seele, in deinem Leben und du kommst wie nicht mehr zur Ruhe, kannst schwer schlafen und so weiter. Wenn dich das betrifft, komm einfach nach vorne. Jesus möchte dir begegnen. Jesus möchte dir begegnen. Er möchte diesen Sturm stillen. Halleluja. Halleluja. Jemand anders, das war das Letzte, was ich spezifisch gesehen habe, war jemand, bei dir ist es so, dass wie ein Sturm in deinem Leben ist, und zwar durch verschiedene Operationen, aber es sind nicht deine eigenen Operationen, sondern es sind die Operationen, die jemand in deinem unmittelbaren Umfeld in der letzten Zeit hatte. Und es ist wie, wenn du selber dadurch nicht mehr zur Ruhe gekommen wärst und das einfach dich so beansprucht hat. Und dieser Sturm ist in deinem Leben durch die, es sind verschiedene, mehrere Operationen, die jemand, der dir nahe steht, hatte. Und seither ist dieser Sturm in deinem Leben und Jesus möchte diesen Sturm zur Ruhe bringen. Wenn dich das betrifft, komm einfach auch schnell nach vorne. Jesus möchte dir begegnen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke Jesus. Deswegen, was bist du hier vorne? Bitte? Deine Frau ist gestorben. Wow. Das war der Verlust der Person. Okay. Wegen was bist du gekommen? Mein Bruder wurde mehrfach an der Beine Luft operiert. Ah, mehrfache Operation beim Bruder. Und eine Seite hat es infiziert und der steht da jetzt vor die nächste. Okay, da sprechen wir rein. Wow, das sind genau die Dinge, die ich gesehen habe. Wer ist das mit dem Garten und der, zwei, ihr zwei? Ja? Mit dem Kind, genau. Bei dir auch? Warst du das oder war es jemand anderes? Bei dir ist ein Unfall passiert. Ah, okay. Und was ist seither passiert? Was ist seither nicht mehr noch? Ah, okay, das ist nicht im Garten. Nein, es war ein Autounfall. Aber bei dir war es im Garten mit einem Kind. Ja? Das war die Situation. Okay, streck einfach deine Hände aus. Streck einfach deine Hände aus. Halleluja. Halleluja. Streckt einfach alle eure Hände aus, die ihr hier vorne seid. Wer war die Person mit der Medikamentenumstellung? Du? Okay. Was hatten wir noch gehabt? Wegen was bist du da? Ah, okay. Wegen den verschiedenen OPs. Okay, streckt einfach alle eure Hände aus. Pass auf, Jesus ist der Sturmstiller. Lass uns einfach mal alle, weißt du, auch wenn du hier bist und es war vielleicht jetzt kein spezifisches Wort der Erkenntnis für dich, aber bei dir ist auch ein Sturm in deinem Leben, warum auch immer, seelisch, psychisch, körperlich, beruflich, finanziell, beziehungsmäßig, wie auch immer, aber da ist ein Sturm in deinem Leben, dann streck einfach auch deine Hände aus und lass uns einfach zusammen sagen, lass uns zusammen Jesus in unser Boot einladen. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, komm in das Boot meines Lebens. Komm in meinen Sturm. Gerade jetzt. Danke, Herr. Ja, er tut es. Er tut es. Und wenn er im Boot ist, wenn er mit uns im Boot ist in den Stürmen, dann brauchen wir nicht furchtsam sein, sondern dann können wir den Stürmen gebieten in seinem Namen, weil er lebt in uns. Er ist mit uns. Er ist bei uns, er ist in uns, er ist auf uns mit seinem Geist. Und wir können diesen Stürmen befehlen, in dem Namen Jesus. Und so befehle ich jetzt in dem Namen Jesus diesen Stürmen, Sturm, schweig und verstumme jetzt. Sturm, schweig und verstumme jetzt. Ah, Friede, Friede, Friede, der höher ist als alle Vernunft. In Jesu Namen, Friede. Ah, Friede. Aha, aha. Sturm, schweig und verstumme. Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Sturm, schweig und verstumme. Oh, Jesus. Chakanamanda. Jesus kommt in dein Leben. Jesus kommt in dein Leben. Jesus kommt in dein Leben. Jesus kommt in dein Leben. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, die Stürme kommen zum Schweigen. Ah, wir sagen jetzt, in dem Namen Jesus, diese Not hat ein Ende. Oh, es kommt jetzt zum Ende in dem Namen Jesu Christi. Sagen jetzt ein Stopp. Nicht ein weiteres Mal wird sich diese Not erheben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Und es heißt in der Offenbarung, heißt es, Offenbarung 4, und es geschah im Himmel eine große Stille. Und Herr, in dem Namen Jesus sagen wir jetzt, dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so im Leben dieser kostbaren Söhne und Töchter. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der höher ist als alle Gedanken, der höher ist als alles andere. Oh, er erfüllt dein Herz jetzt. In Christus Jesus. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Oh, lass uns Jesus die Ehre geben. Komm, lass uns zusammen singen. Herrlich sei dein Name. Oh, Shikaramando Kosana. Halleluja. Herrlich sei dein Name. Oh, danke, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Wer ist noch wegen einem Wort der Erkenntnis nach vorne gekommen? Ich habe dir noch nicht die Hand aufgelegt. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, wir sagen jetzt gerade hier, die Wunderkraft Gottes fließt zu diesem jungen Mann in Jesu Namen. Oh, sie fließt zu diesem jungen Mann jetzt, Herr, wo diese Operationen waren, zu diesem Bruder. In Jesu Namen, danke, Vater. Herr, danke, Vater, für deine heilende, wunderwirkende Kraft jetzt. Herr, in Jesu Namen, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, danke, Jesus. Herrlich ist dein Name. Herrlich ist dein Name. Der kürzlichen Diagnose. Wer war die Person mit der kürzlichen Diagnose? Ha? Du. Was ist die Diagnose? Ha? Oh, kann es jemand übersetzen? Weil ich verstehe es nicht. Namen Jesu Christi. Verfluche ich jetzt diese Macht des Krebses in dieser Person, in Jesu Christi Namen, in dieser kostbaren Tochter Gottes. Befehle jetzt diesen Krebszellen sich aufzulösen. Killerzellen im Blut, seid stark und tut euer Werk in diesem Blutkreislauf in dem Namen Jesus. Jedes negative Zellwachstum stoppt jetzt in dem Namen Jesu Christi und diese Tumore lösen sich auf durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Oh, herrlich sei dein Name. Gesagt, ich bin es. Und deine Gegner sind zu Boden gefallen. Du bist der große Ich Bin, Herr. Und wenn du in das Boot unseres Lebens hineinkommst, dann schweigt jeder Sturm. Und dann fällt alles nieder, was nicht mit dem vollkommenen Willen Gottes übereinstimmt. Oh, wir preisen dich. Wir geben dir die Ehre, Herr. Danke, dass du in das Boot unseres Lebens gekommen bist, Herr. Und dass du jetzt der Sturm stiller wirst. Und ich sage noch einmal über jedem einzelnen Leben hier in diesem Raum und auch über Livestream. Zu jedem Sturm in deinem Leben spreche ich jetzt in Jesu Namen. Ich sage, schweig und verstumme jetzt. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, come on. Halleluja. Herrlich ist dein Name. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name in der Welt. Und noch einmal. Ja, Jesus, du bist unser Friede. Halleluja. Halleluja. Ah, oh, wir lieben dich, Herr. Ah, oh, wir lieben dich, Jesus. Ah, oh, wir lieben dich, Herr. Halleluja. Und jetzt, während du zum Platz gehst, sag mal zu irgendjemand, er ist dein Friede. Es ist Epheser 2, Vers 14. Er ist unser Friede. Halleluja. Sag es zu irgendjemand in deiner Nähe und dann nimm deinen Platz ein und mach dich bereit für das Wort Gottes. Halleluja. Das Wort Gottes bekommst du heute Morgen von meiner wunderbaren Frau. Halleluja. Irina. Also, lasst uns ihr mal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Und passt gut auf, was sie zu sagen hat. Halleluja! Was für eine wunderbare Gegenwart, in der wir sind. Ist es nicht wunderbar? Ich glaube, du bereust es nicht, hergekommen zu sein, oder? Und die am Livestream, ihr kriegt das auch ab. Halleluja, zieht es euch. Wir haben neulich auch von einer Person gehört, die weit weg wohnt und die gesagt hat, oh, ich habe das genauso bei mir zu Hause empfangen, wie ihr das hier hattet. Da mache ich jetzt nicht Werbung dafür, also komm her, wenn du in fahrbarer Distanz wohnst. Halleluja, aber wenn du nicht in fahrbarer Distanz wohnst, dann nimm einfach diese Gegenwart des Herrn, diese Gegenwart des Heiligen Geistes, diese Fülle auf. Weißt du, wir sind geschaffen worden für die Fülle des Heiligen Geistes. Wir sind nicht geschaffen worden für ein Leben stressed out, im Stress, immer in Unruhe, im Unfrieden, immer in Sorgen, einfach immer hin und her getrieben. Schaukel geht hoch, Schaukel geht runter. Ich hatte dieses Bild im Lobpreis. Einfach so, wir sind geschaffen wirklich für das Wonneland. Ja, das ist Eden. Eden ist das Wonneland. Und wir sind geschaffen, neu geschaffen, wiedergeboren worden, um in Eden zu leben, in unserem Geist. Auch wenn Eden noch nicht ganz um uns rum ist, aber wir haben heute ja wieder, Halleluja, den Heiligen Geist freigesetzt für unsere Länder, sodass auch immer mehr im Äußeren sich wirklich Eden ausbreitet. Wir haben es gehört jetzt auch an der Esoterik-Messe, haben sich gestern 20 Personen bekehrt. Halleluja! Danke, Herr! So gewaltig! Viele Menschen sind offen. Sprich nicht, oh, bei mir ist keiner offen, keiner will es hören. Sag es nicht, ja, du legst es fest, wenn du das sagst. Sondern sag, nein, hier ist guter Boden, wo ich hinkomme. Einfach ist guter Boden und die Menschen sind offen und die Menschen wollen das Evangelium. Die Menschen haben Hunger, weil das ist die Wahrheit. Aber sie wissen halt noch nicht, wo sie essen sollen. Die essen halt noch falsch teilweise, noch Junkfood. Wir haben früher auch Junkfood gegessen, ja, und alles Mögliche, also ich meine jetzt im Geist, und wir haben gutes Essen bekommen, ja, unser Geist hat Hunger, Halleluja, du bist hier, weil du hungrig bist, du bist hier, weil dein Inneres, ja, unser Inneres, wir sind Geist, ja, wir wohnen, wir haben eine Seele, wir wohnen in einem Körper, aber unser wahres, echtes Wesen ist Geist, wie Gott. Die Bibel sagt, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das Wunderbare, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Du bist geschaffen worden nach dem Ebenbild Gottes. Das heißt, dein wahres Sein ist dein Geist. Und mit dem connecten wir mit Gott, mit dem kommunizieren wir mit Gott. Halleluja, und das ist so gut. Und mit dem, ja, und dieser Geist hat Hunger. Hunger danach. Und da war schon eine Sättigung jetzt auch im Lobpreis und in der Überleitung. Aber trink einfach weiter, nimm auf, weißt du, bist hier. Und auch im Livestream wirklich, um aufzunehmen, um diese Fülle des Heiligen Geistes aufzunehmen. Wir sind schon gefüllt. Wenn du Jesus angenommen hast, dann ist der Heilige Geist und bist erfüllt von ihm, ist der Heilige Geist in dir. Aber wir brauchen immer wieder neue Erfüllungen. Ja, wir brauchen immer wieder neu gefüllt zu werden. Was brauchte sogar die Urgemeinde? Ja, da ging es ja mit großer Explosion los. Pfingsten, alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wie sehr sprachen alle in Zungen, alle dachten, sie wären betrunken. Da hat der Heilige Geist völlig übernommen. Aber in Apostelgeschichte 4 lesen wir, da wurden sie bedroht. Vom Hohen Rat, erzählt nur nicht nochmal diese gute Nachricht. Im Namen Jesus, ihr redet einfach nicht mehr von Jesus, dann ist alles gut. Und da haben sie gesagt, ganz sicher nicht, aber wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weil das gibt uns Kraft, das gibt uns Mut, das macht uns kühn von Jesus zu erzählen. Kühn, sehnst du dich danach noch kühner von Jesus zu erzählen, dich nicht einschüchtern zu lassen, wenn rüberkommt, oh, nur nicht von Jesus erzählen. Jetzt auf keinen Fall, dann wirst du am Ende abgelehnt. Oder der mag dich nicht mehr oder der redet sogar negativ über dich. Weißt du, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist so richtig, bis in die Tiefe, dann ist uns das Schnurz egal. egal. Und das ist unser Leben, dass es uns egal ist. Weil wir sind erfüllt von ihm. Wir sind erfüllt von Jesus. Wir sind erfüllt vom Vater. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Weißt du, das ist unser Leben. Das ist unser Leben als wir der geborene Söhne und Töchter Gottes. Nicht ein Leben in Furcht und Kraftlosigkeit, sondern ein Leben in Fülle und in Kraft. In Kraft, in Kraft, in Kraft. Aber ich sag dir, es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Wenn du sagst, ach, Heiliger Geist, brauche ich nicht so viel, dann sage ich dir, es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Und warum auch? Warum auch? Der Heilige Geist ist da, er ist ausgegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, in unseren Geist. Heißt, dein Inneres ist gefüllt mit Gott. Sag mal, mein Inneres, mein Geist, mein wahres Sein ist gefüllt mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Deshalb fürchte ich mich nicht. Ich bin kühn und mutig. Halleluja. Weißt du, wir haben nichts zu verlieren. Was ist denn dieses Leben? Also es ist wichtig, ja. Aber alles, was letztlich zählt, ist die Ewigkeit. Und ist, wie wir oben ankommen. Haben wir unser Leben geliebt? Wollten wir, dass alle immer Juhu schreien, wenn wir kommen? Und ich sage, viele schreien Juhu. War uns das wichtig oder war es uns wichtig, dem Geist Gottes zu folgen, uns übernehmen zu lassen vom Heiligen Geist und überall zu gelegener Zeit und zu ungelegener Zeit von ihm zu reden, unser Herz rauskommen zu lassen. Was er möchte, dass dein Herz rauskommt, dein Herz rauskommt. Ich bete auch immer, Herr, ich möchte nicht oberflächliche Smalltalk einfach nur führen, sondern ich möchte echt mit jedem Wort, das ich spreche, Halleluja, wirklich Geist und Leben. Jesus sagte, meine Worte sind Geist und Leben, dass alle meine Worte Geist und Leben sind. Willst du das auch, dass deine Worte Geist und Leben? Und wir haben diese Worte. Durch den Heiligen Geist sind wir gefüllt mit Worten, die Geist sind und Leben sind und Ermutigung sind. Weißt du, wie du es gerade erlebt hast, das Leben geflossen, das neues Leben, neue Ermutigung, neuer Glaube geflossen. Und das brauchen wir und es braucht diese Welt. Und deshalb bist du da, gefüllt vom Heiligen Geist. Halleluja. Unser Leben ist so gut. Oh, unser Leben ist so gut. Weißt du, selbst wenn Stürme in deinem Äußeren sind, in deinem Inneren, lass dort Ruhe sein. In deinem Inneren kann die absolute Ruhe sein. Und das ist das Leben im Geist, aus Gott heraus. Selbst wenn Stürme um dich rum sind, kannst du ein Leben im kompletten Frieden führen. Und das ist Gottes Wille. Absolut. Halleluja. Und in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Aber sag mal, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Oh, das ist unser Leben. Und das macht unser Leben richtig gut und das macht den Unterschied zu jedem Leben eines Menschen, der den Heiligen Geist nicht empfangen hat. Also lass uns nicht daran vorbeigehen, an diesem Leben gefüllt mit dem Heiligen Geist. Oh, das ist so gut. Gary Keller hat immer gesagt, das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. Und die Weinfreunde freuen sich alle. Und ich sage ja, Amen. Kannst gerne, also wenn es nicht zu viel ist, ja, aber kannst du auch mal ein Gläschen trinken. Aber das Wichtigste ist der übernatürliche Wein, der Wein des Heiligen Geistes. Halleluja. Und die Bibel sagt, der gute, der beste Wein, und Jesus hat es gesagt, ist bis zum Schluss aufgehoben. Also ich glaube, wir sind ziemlich am Schluss. Ein paar Jährchen haben wir wahrscheinlich noch. Es müssen noch viele ins Reich Gottes kommen. Noch mindestens 1 Milliarde. Genau, stretch dein Faith, dein Glauben. Genau, Halleluja. Und diese Zeit, ja, weißt du, diese Jahre, lassen wir sie nicht vorübergehen, im Natürlichen zu leben. Einfach leben im Natürlichen zu leben. Wie langweilig. Dafür würdest du nicht wiedergeboren. Du wurdest wiedergeboren für ein Leben im Geist, in der Fülle, in der Kraft des Heiligen Geistes, das nicht langweilig ist, das nicht nach dem hascht und saust, was die Welt möchte. Weißt du, Gott gibt dir all diese Sachen. Unser Trauspruch so wunderbar ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles dazugegeben. Also wir müssen nie Angst haben, boah, nur nicht zu viel mich einlassen, nur nicht zu intensiv irgendwie im Reich Gottes, dann wären am Ende meine Erfolgspläne oder boah, nicht mehr erfüllt. Und ich sage dir, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir zuerst uns nach dem Reich Gottes ausstrecken, uns unser Leben investieren in das Reich Gottes, er hat es versprochen, Jesus lügt nicht, wird uns alles, sag mal alles, alles hinzugegeben, alles, was er in dein Herz hineingelegt hat. Auch ein schönes Auto, schöner Urlaub, weißt du, dagegen hat Gott nichts. Er möchte nur, dass die Prioritäten stimmen. Und das Reich Gottes, dass er, Gott, der in dir Wohnung genommen hat, dass der Nummer eins ist. Und da ist er eifersüchtig. Das will er. Wenn das nicht ist, klappen die Sachen nicht mehr. Du kennst es, ich denke, jeder kennt es. Boah, Prioritäten verschoben und irgendwie scheint nichts mehr zu funktionieren. Und dann kehrst du um und sagst, Herr, es tut mir leid, wo du nicht mehr meine Priorität warst. Und Gott ist gnädig, Gott vergibt. Und Gott stellt alles wieder her. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Das ist so wichtig. Du musst nicht 3 Jahre mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, sondern du kommst zu ihm. Ja, 1. Johannes 1,9. Bekennst ihm das und er reinigt uns und er vergisst es. Und dann vergessen wir es auch und sagen, Herr, du bist meine Priorität Nummer eins. Oh, Halleluja. Und dann wird unser Leben richtig gut. Es wird innerlich vor allem gut. Innerlich, auch äußerlich immer besser. Aber hier fängt es an in unserem Inneren, dass da Friede einzieht. Halleluja. Dass da Fülle ist. Das heißt in 2. Korinther 13,13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir haben die Gnade von Jesus erlebt. Er hat uns erlöst. Er hat die Schuld vergeben. Er hat die Schuld, jede Krankheit auf sich genommen. Wir haben den Vater der Liebe, der uns pur liebt. Pur, also natürlich die ganze Gottheit. Aber ich finde es besonders, ja. Wir rennen zu unserem Vater der Liebe. Oh, er ist da. Er ist da. Er ist da mit seiner Liebe. Er umarmt dich. Halleluja. Und dann haben wir die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Er ist Gott auf der Erde jetzt. Lass uns ihn nicht vergessen. Er ist Gott. Er ist eine Person. Er ist Wind. Er ist Feuer. Aber er ist eine Person. Und er ist hier. Und er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und dass unser ganzes Leben, weißt du, dein ganzes Leben, unser ganzes Leben kann und soll Gemeinschaft mit ihm sein. Dass wir gar nichts mehr ohne ihn machen. Weißt du, wir müssen gar nichts ohne ihn machen. Es wird vor allen Dingen alles gut, wenn wir alles mit ihm machen. Also alles, wo er drin ist, wo wir ihn mit reinnehmen und ja, sag morgens, Herr, ich nehme dich in meinen Tag rein. Heiliger Geist, füll mich, ich brauche deine Kraft heute. Ich brauche deine Weisheit heute an der Arbeit. Ich brauche dich. Und ich sage, er lässt sich das nicht zweimal sagen. Erfüllt dich. Ganz neu, natürlich, er ist schon da. Und trotzdem liebt er es. Wird immer wieder sagen, oh, füll mich neu. Gib mir eine neue Erfüllung. Ich brauche eine neue Erfüllung. Hier, ich brauche einen Durchbruch hier. In meinen Finanzen, Herr. Danke, dass du mich erfüllst. Danke, dass du mir Weisheit gibst, wie ich mit meinen Finanzen umgehen soll. Weißt du, er will jeden Bereich, in jeden Bereich hinein. Er ist nicht nur hier am Sonntagmorgen und wundert, Halleluja, er ist hier, sondern er möchte in jeden einzelnen Bereich und da alles übernehmen und da alles zum Aufblühen bringen. In jedem Bereich. Oh. In deinem Körper ist alles aufblüht, alles in die Ordnung Gottes kommt. In deiner Seele nicht mehr geplagt bist von komischen Gedanken, die dich hin und her schießen. Da haben wir Autorität bekommen. Ja? Wir haben Autorität bekommen, sagen Stopp. Stopp zu komischen Gedanken. Auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Es hört auf jetzt, dass ich immer von blöden Gedanken hin und her angeschossen werde. Stopp jetzt. Stopp Symptome in meinem Körper. Stopp. Ich lasse es nicht zu. Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Alle Krankheiten hängen am Kreuz. Und ich lasse es nicht zu, dass Krankheit meinen Körper beherrscht. Ich lasse nicht zu, psychisch angegriffen zu sein. Wir lassen es nicht zu. Ha, Shaka Baba, lässt du noch was zu? Wenn du noch was zugelassen hast, Herr, ich brauche die Füllung mit dem Heiligen Geist. Ich brauche diese, wow, diese Entschiedenheit. Weißt du, wir sind keine lommeligen Leute jetzt als Christen oder so, sind wir völlig willenlos hin und her. Nein, überhaupt nicht. Wir haben einen göttlichen Willen und wir haben so viel geschenkt bekommen am Kreuz. Deshalb stehen wir drauf, mit Entschiedenheit zu sagen, alles, was Jesus am Kreuz für mich errungen hat, das nehme ich. Das nehme ich. Ich mache es nicht unter dem. Ich akzeptiere nichts unter dem. Ich akzeptiere kein normales Leben auch. Wo ich von Krankheit zu Krankheit, von Darm, gehe, sondern ich nehme die Fülle des Heiligen Geistes, Fülle des Wonneland. Das Wonneland. Wonneland in meiner Familie. Akzeptiere auch nicht, dass Streit ist ständig. Zu Hause Streit mit den Kindern, Streit in der Ehe, ständige Meinungsverschiedenheiten. Nein. Da können wir auch sagen, nein, nicht bei mir. Sondern ja zum Leben im Heiligen Geist. Halleluja, genau, ich habe jetzt noch so eine wunderbare Bibelstelle dazu. Genau, ich werde sie finden. Genau. Ich finde sie. Der Heilige Geist ist auch Geduld, wisst ihr das? Er ist Geduld. Die Frucht des Geistes ist Geduld. Wir machen ja ganz praktisch heute Morgen. Lernen, in den Früchten des Geistes zu leben. Hier, ich habe es. Geduld zahlt sich aus. Wir haben ein riesengroßes Plus. Und zwar steht es in Römer 8, 5 folgende. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen, also Fleisch, selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Krasses Wort, ne? Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Weißt du, daran kannst du es immer erkennen, wo du unterwegs bist. Bist im Fleisch, in den selbstsüchtigen Wünschen, wo es um dich geht, wo du dich um dich selber drehst und festhältst, so und so muss es sein. Das führt letztlich zum Tod, nicht immer gleich, ja, es führt nicht immer sofort zum Tod, aber auf lange Sicht führt es zum Tod. Aber wenn wir vom Heiligen Geist geleitet sind, gefüllt vom Heiligen Geist, uns unterstellt haben dem Heiligen Geist, Heiliger Geist, du bist der Chef, nicht ich, dann bewirkt das Leben und Frieden. Wer möchte Leben und Frieden? Ein Leben im Leben, wo du wirklich lebst und wo Friede dein Leben bestimmt. Friede, Frieden. Das ist unser Leben. Dafür ist Jesus gestorben. Er hat den Unfrieden, der überall, ja natürlich durch Nachrichten, durch alles Mögliche kommt, durch Situationen vielleicht in deiner Familie, in deinem Körper. Er hat den Unfrieden weggenommen und er hat Frieden uns gebracht. Du bist zu einem Leben bestimmt im Frieden. Das heißt nicht in der Langeweile. Das heißt nicht, wenn du im Frieden bist, oh, ist ja langweilig. Nein, das ist eine Substanz Gottes. Frieden ist eine Substanz. Er möchte nicht, dass wir im Unfrieden leben. Immer war in Unruhe, oh, ist das. Sondern Frieden. Und weißt du, da gibt es keine Verdammnis, wenn das vielleicht noch so ist. Aber die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Frieden. Aber sie sind auch Freundlichkeit, Güte, Treue, Geduld, Sanftmut, Disziplin. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Das ist unser Leben. Und ist ganz wichtig. Ich sage nicht, oh, wie soll ich denn das schaffen? So ihn schaffen, immer im Frieden, immer in der Liebe zu reagieren, wenn die alle so blöd um mich rum sind. Wie soll ich denn das machen? Stell mal andere Leute drumherum. Nee, genau in diesen Situationen, weil wir fliehen nicht. Das ist ganz wichtig. Wir lernen das. In den Früchten des Geistes zu leben. Wir lernen das, wir fliehen nicht, wir gehen nicht jeder Situation aus dem Weg. Ganz wichtig, auch wenn du hierher kommst. Und hier ist wirklich so eine herrliche Atmosphäre. Aber vielleicht ist irgendjemand hatte mal irgendwas auch immer, einen nicht so guten Tag oder so. Dann lass dich nicht abhalten, sag, jetzt komme ich nur noch alle, egal, ja, oder ich komme nicht mehr oder wie auch immer. Von dieser herrlichen Gegenwart, sondern nimm jede Herausforderung an und sage, ich wachse. Und ich wachse in der Liebe. Und ich wachse in der Freude. Und ich wachse im Frieden. Oh, ich lasse mir nicht das Beste wegnehmen. Halleluja. Und diese Früchte sind ja schon da. Das ist ja das Gute. Weißt du, wir müssen nicht haschen, oh, wo kriege ich die Liebe her? Boah. Ist überhaupt keine Liebe in mir, dann musst du dich bekehren. Weil mit deiner Bekehrung ist in unserem Geist, sind all diese Früchte schon da. Und sie wachsen. Und sie wachsen. Und sie wachsen. Unser Leben ist ein Wachstum, ja, es ist gut. Es ist ein Wachstum, dass wir wachsen in den Früchten des Geistes. Auch durch Situationen, die passieren. Ja, Halleluja, sag danke, Jesus, ich werde immer mehr so wie du. Jede Situation ist bestimmt, immer mehr in sein Bild verwandelt zu werden. Weil Jesus hatte wirklich krasse Herausforderungen, oder? Mit den lieben Pharisäern, die ihm ständig das Messer in den Rücken rammen wollten. Schon von Anfang an, die in den Berg runterstürzen wollten. Und er ging einfach durch ihre Mitte hindurch. Weißt du, dass das unser Leben ist? Wenn jemand gegen dich, du gehst einfach durch die Mitte durch. Du hast ja Gott in dir. Du hast ja den größten Herrn in dir. Und damit gelingt dir alles. Sag mal, mir gelingt alles. Ich habe die Fähigkeit Gottes bekommen. Oh, hier in Römer 8, 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber und alles dazu lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Der Geist Gottes macht uns fähig. Der Geist Gottes macht alles lebendig. Möchtest du ein Leben in der Lebendigkeit will. Möchtest du lebendig sein? Wir hatten es vorhin Erweckung, ja? Erweckung. Wir haben es seit einigen Wochen und wir haben es seit einigen Jahren. Eigentlich seit 30, ne? Seitdem wir angefangen haben. Ein Leben, in dem wir erweckt sind. erweckt sind im Feuer der ersten Liebe. Weißt du, das macht der Heilige Geist. Wo Jesus Nummer eins ist. Wo Jesus die Liebe unseres Lebens ist. Jesus ist our number one. Und das ist alles durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und von dem wir gar nicht genug haben können. Halleluja. Das heißt in der Bibel, er gibt den Geist ohne Maß. Also musst nie Angst haben, boah, jetzt ist zu viel Heiliger Geist. Darf es ein bisschen weniger sein? Darf es ein bisschen mehr sein? Sagt der Herr, mehr, sag mal mehr. Mehr Heiliger Geist, mehr Heiliger Geist. Danke, dass du uns mehr gibst. Danke, dass du uns mehr gibst. Mehr von dir, mehr von deinem Leben, mehr von deiner Lebendigkeit, mehr von der Kraft des Heiligen Geistes, mehr von deiner Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Disziplin. Oh, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Halleluja, in diesem Meer. Und Gott verwandelt uns. Gott verwandelt uns. Gott macht uns. Weißt du, hast du Jesus jemals im Stress gesehen? Als Lazarus starb, jetzt müssen wir ganz schnell dahin rasen. Lasst uns noch eine Kutsche holen. Oder was gab es damals? Gab es da schon Kutschen? Ich weiß gar nicht, aber jedenfalls einen Esel oder so. Lass noch einen Esel, ein paar Pferde. Pferde gab es auch schon. Holen. Er war absolut souverän. Er herrschte. Ein Leben im Heiligen Geist, gefüllt vom Heiligen Geist, ist ein Leben, in dem wir herrschen und souverän sind. Halleluja, auch selbst wenn Stürme sind. Dass du sagst, okay, mitten im Sturm herrsche ich wie Jesus. Ich herrsche wie Jesus. Auch wenn es sehr stürmt. Aber ich bleibe in dieser Position, voll vom Heiligen Geist. Und ich spreche das Gute. Weißt du, du fängst an, das Gute über deine Familie auszusprechen. Das Gute über deinen Kindern auszusprechen. Halleluja. Nicht auf das Sichtbare zu sehen. Wir wollen das am Ende auch noch machen. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, irgendwie ist Heilung hier, empfinde ich noch. Oh, streck dich mal aus, wenn du Heilung brauchst. Halleluja, Vater, ich danke dir für Heilung, dass Heilung jetzt fließt. Herr, in all diese Körper, in all diese Seelen, in dem Namen Jesus, ich setze mich die Kraft, die heilende Kraft von dir frei, Heiliger Geist. Danke, dass Schmerzen verschwinden. Danke, dass Asthma verschwindet. Halleluja, danke, Jesus. Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien verschwinden im Namen Jesus. Jede Art von Schmerz, Gelenkprobleme, Kopfschmerzen. Ich sage, es weicht jetzt im Namen Jesus. In Jesu Namen. Auch Traurigkeit, Depression, wo du davon angegriffen warst, es weicht jetzt im Namen Jesus. Geht raus. Rückenprobleme auch. Auch segne deine Halswirbelsäule, deine Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Jeder Schmerz geht raus jetzt im Namen Jesus. Raus jetzt aus den Knien auch. Schmerzen raus aus den Knien im Namen Jesus. Alles verlässt dich in den Schultern. Und Schulterprobleme hattest. Schulterprobleme gehen jetzt raus. Halleluja. Danke, Jesus. Und Klarheit kommt auch in deinen Sinn, in deinen Verstand. Klarheit, wo Unklarheit war, wo Verwirrung war, wo sich Gedanken gejagt haben. Sag, stopp jetzt im Namen Jesus. Und Klarheit kommt. Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes bringt alles jetzt in Ordnung. Oh, ich setze die Ordnung Gottes frei über deine Seele, Halleluja, über deinem Körper von Kopf bis Fuß, von Kopf bis Fuß. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst, dass du alles in Ordnung bringst. Jede Unruhe kommt jetzt in den Frieden. Frieden jetzt, Frieden in deinem Körper, Frieden in jeder deiner Körperzellen und Frieden in deiner Seele. Frieden. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Polyneuropathie habe ich noch auch. Halleluja. Geht jetzt in Jesu Namen. Nerven kommen in die Ordnung Gottes. Nerven werden wiederhergestellt. Auch wo Nerven nicht in der Ordnung waren, Nerven, nimm das im Glauben. Denn die Nerven kommen in die Ordnung Gottes. Deine Nerven. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Oh, er macht unsere sterblichen Körper, die noch sterblich sind, er macht sie lebendig. Er macht sie lebendig und Leben heißt Gesundheit. Leben heißt Gesundheit. Und Frieden. Er hat Frieden gemacht durch sein Kreuz. Er hat Frieden gemacht. Weißt du, weil er Frieden gemacht hat, müssen wir nicht mehr in Unfrieden leben. Gesagt, egal welcher Sturm ist, wir sind zu einem Leben im Frieden bestimmt. Und das ist erst ein Leben, weil alles andere ist eigentlich gar kein Leben. Halleluja. Oh, Heiliger Geist, danke, dass du dein Werk tust in jedem Einzelnen. Danke, oh, ich spüre so stark wirklich diesen Frieden. Weißt du, wenn du darüber sprichst, oh, dann kommt dieser Friede. Halleluja, jede Unruhe, auch jede Sorge, also in seiner Gegenwart, jede Last, wo noch irgendeine Last war, wirf sie ab, wirf sie einfach ab, wirf sie weg, wirf sie weg, wirf sie weg, wirf sie weg, wirf sie weg, jede Last, alles, was du noch getragen hast, was schwer auf dir lastete, aber wirf's weg, wirf jede Sorge weg. Jede Angst, könnte irgendwas Schlimmes passieren oder so mit meinem Körper, mit meiner Seele, mit meinen Finanzen, meiner Ehe, mit meinen Kindern. Wirf diese Last auf ihn. Oh, der Heilige Geist wirkt und er nimmt uns die Lasten ab. Er nimmt uns die Lasten ab. Er macht uns leicht wieder. Weißt du, der Heilige Geist, ach, er ist so wunderbar. Er ist der kreative und wunderbare Gott. Und er nimmt uns die Lasten ab. Jede Last. Rucksack, wir sind nicht bestimmt, Rucksäcke zu tragen. So, was hat Jesus gesagt? Kommt zu mir her, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Der Heilige Geist führt uns immer zu Jesus. Jesus gibt uns Ruhe. Und dann sagt er, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Also wo immer ein schlimmes, schweres Joch war, einfach das Halleluja, wirf es ab. Wirf es ab. Wo du eine Last getragen hast, die viel zu schwer war, als dass du sie tragen kannst. Weißt du, es gibt Lasten, die sind viel zu schwer, als dass wir sie tragen können. Und wir sollen sie auch gar nicht tragen. Er ist da, weißt du, Gott ist da. Was verhalten wir uns so, als ob er nicht in uns wohnt? Als ob wir es alleine schaffen müssen. Als ob wir ihm beweisen müssen. Ich glaube, das kommt ja gerade. Hey, ich schaffe das schon. Für die ganz, ganz, ganz, also wenn es mir mal ganz schlecht geht, dann brauche ich vielleicht deine Hilfe. Aber sonst kriege ich eigentlich einiges schon ganz gut selber so hin. Dummheit. Dann sage ich, ja, ich brauche die für alles. Und es ist nicht Schwäche. Das ist nicht Schwäche. Verwechsel es nicht, weil er reinigt uns von dem, was sie, es heißt in Römer 12, 2 auch, werdet erneuert in eurem Sinn, ja, in euren Gedanken durch den Heiligen Geist. Und orientiert euch nicht an dem, was die Welt für stärker hält. Weil die Welt sagt dir, du musst stark sein. Die kennen ja Gott nicht. Logisch. Also musst du alles aus dir stark, musst dich dauernd um dich kümmern. Achtsam, sehr achtsam. Das ist dir Work-Life-Balance immer. Also ja, dass du dich letztlich nur um dich drehst, dass es dir gut geht. Aber ich sage dir, das ist gar nicht das Reich Gottes. Was nicht heißt, dass du Auszeiten hast, dass du schöne Sachen machst und so weiter. Aber der Fokus ist anders. Wir haben Gott in unserem Leben. Und weißt du, auch wenn du noch nicht lange gläubig bist, egal. Oder wenn du es immer anders gemacht hast, dass dir jetzt bewusst ist, boah, ich habe eigentlich das meiste doch selber so in der Hand gehabt und das meiste selber so dachte, kann ich doch so ganz gut. dann kannst du sagen, naja, es tut mir leid. Das wäre alles auch viel besser gelaufen, auch das, was vielleicht noch ganz gut war, wenn wir Gott mit reingenommen hätten. Wenn wir gesagt hätten, Herr, ich kann das alles und ich will das auch gar nicht ohne dich machen. Auch nicht die schönen Sachen. Weißt du, Gott will auch bei den schönen Sachen dabei sein. Muss ich sagen, oh ja, okay, also im Gottesdienst brauche ich den Herrn und in meinem Dienst und an der Arbeit auch. Aber wenn ich jetzt irgendwie in Urlaub gehe oder was weiß ich, auf ein Fest oder was auch immer, dann brauche ich dich nicht, da brauche ich dich umso mehr. Unbedingt. Weißt du, dann wird alles schön mit ihm, wird alles schön. Auch die schönen Dinge werden mit ihm wunderbar. Und die Dinge, wo wir Hilfe brauchen, wenn wir umziehen zum Beispiel. Herr, mit dir wird es richtig gut. Mit ihm wird alles gut. Sag mal zu deinem Nachbarn, mit ihm wird alles gut in deinem Leben. Noch viel besser. Noch viel besser. Es wird noch viel besser. Weißt du, Gott liebt uns. Gott ist für uns. Er füllt jeden Mangel aus. Er füllt jeden Mangel aus. Nur er möchte, dass wir es ihm auch sagen. Und nicht unser Leben unabhängig einfach leben und einfach so vor uns hinwurschteln und so hinmachen und so. Dafür sind wir gar nicht hier. Und dann kommen nämlich diese göttlichen Dinge in unser Leben. Diese göttlichen Zufälle. Wir alles einfach mit ihm machen. Du gehst mit ihm einkaufen. Du machst mit ihm Sport. Halleluja, gehst ins Fitnessstudio mit ihm und ich sag dir, boah, da geht noch mal mehr, Herr. Da geht noch mal mehr. Weil das ist ja eher noch am Drücken. Und er hat Kraft. Halleluja. So sind wir, du bist auch im geistlichen Fitnessstudio. Unsere Muskeln werden stärker. Unsere Glaubensmuskeln werden stärker. Unsere Liebesmuskeln werden stärker. Unsere Freudenmuskeln werden stärker. Unsere Friedensmuskeln werden stärker. Die Freundlichkeitsmuskeln. Oh, wow, weißt du, freundlich, freundlich. Oh, ich sag dir, das ist ein Gut, das die Welt unbedingt braucht. Wenn sie freuen, sagen nicht, dass alle unfreundlich sind, aber es gibt ein paar. Und... Und ich sagte, wir machen den Unterschied. Sag mal, ich mache den Unterschied. Ich bin freundlich. Ich bin freundlich. Auch wenn jemand unfreundlich ist, sind wir dann immer noch freundlich? Ist dann die Probe, ne? Sag, es wird immer besser mit mir. Er ist so gut, weißt du, wir müssen nicht jeden Köder, den der Feind uns hinwirft, jemand ist ärgerlich, jemand ist unfreundlich und so weiter, wir müssen den nicht schlucken und sagen, so und jetzt aber Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da hat Jesus was zu gesagt. Erinnert ihr euch? Aber die alte Natur will sich bewusst oder unbewusst immer rächen. Und immer gleich zurückgeben. Aber die gute Nachricht ist, wir haben eine neue Natur bekommen. Gott ist in uns eingezogen. Und es ist Jesus. Halleluja. Und dann hält man manchmal auch die Wange hin. Hast du das gewusst? Ich sage nicht, dass man auch mal klar hinstehen muss. Aber es gibt auch Situationen, wo man einfach mal nichts sagt. Oder sich nicht rechtfertigt. Halleluja. Ihr guckt mich ganz groß an. Wir machen hier Training. Training, Leben im Geist. Training, Leben so, wie Jesus lebt. Und das ist ein Training, das ist ein gutes Training. Weil die Frucht kommt immer mehr hervor. Und Frieden ist das Resultat. Immer mehr im Frieden. Nicht mehr umhergeworfen. Immer mehr ein Leben, wo du mit Liebe reagierst. Auch wenn jemand dir blöd kommt. Oh, wir lernen das. Halleluja. Unbedingt. Was hat Jesus gesagt? An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also was üben wir hier ein? Liebe! Wofür ist die Gemeinde da? Um seine Liebe zu empfangen und um einander zu lieben. Und die Welt so eifersüchtig zu machen, dass sie sagen, boah, Mensch, bei euch ist echt so eine Liebe. Da will ich auch dazugehören. Die Liebe brauche ich auch. Halleluja. Und wenn mal was zwischendurch vorkommt, was nicht die Liebe war, dann sagst du, ich werde umso mehr die Person umso mehr lieben. Das ist wie in der Ehe. Ja, wenn es mal kracht, dann geht man nicht auseinander. Sagst aber auch nicht, lieb dich umso mehr. Du darfst jetzt deinen Ehepartner angucken. Wann kracht's? Oder dein Ehepartner ins B oder so, kannst du dir mal schon mal angucken. Und wenn es hier mal kracht, wir lieben uns umso mehr. Wir sind füreinander. Die Liebe ist unsere Triebkraft. Wir sind erfüllt vom Heiligen Geist, von keinem anderen Geist. Wir machen uns nicht eins mit Ärger. Also Ärger ist nicht deine Natur. Schnell in die Luft gehen immer. Ich bin halt so ein Typ, geh immer sofort in die Luft. Das ist nicht Jesus. Das ist die alte Natur. Die ist schon längst tot. Die achten wir für tot. Sondern wir sind Jesus-Typen. Du bist ein Jesus-Mann, du bist eine Jesus-Frau. Wir sind die wahren Influencer. Ja, wir sind die Influencer. Wir sollten es jedenfalls sein. Die Echten, die Welt influenzen, ja, beeinflussen und es rauslassen, die mit der Liebe, mit der echten Liebe. Mit der echten Liebe, die weiterliebt. Auch wenn jemand mal komisch kommt. Auch die Welt weiterliebt, wenn sie komisch kommen. Die weiterliebt, weil es ist dein Schutz. Dein Schutz ist die Liebe. Der Schutz für dein Herz. Du sagst immer, ich werde immer so angegriffen und buh. Dann lieb doch. Die Liebe ist unser Schutz. Die Liebe ist die größte Kraft. Sie ist unser Schutz. Und sie ist ausgegossen in uns. Sie ist ausgegossen in unser Herz. Sie ist ausgegossen in unser Inneres. Wir lieben. Oh, wir lieben. Hier bei Glory Life, wir lieben uns. Am Livestream. Wir lieben euch. Und im Leib Christi, mit allen anderen Gemeinden. Wir lieben euch. Wir rufen es heute mal aus. Wirklich, wir lieben euch. Wie Valerie so gut gesungen hat, die Mauern fallen. Die Mauern fallen. Es ist die Zeit, dass die Mauern fallen. Fallen zwischen Gemeinden. Das Finger ausstrecken. Das Richten. Warum macht ihr es nicht so wie wir? Warum macht ihr es nicht so wie wir? Das fällt. Wir können es uns nicht mehr leisten. Wir können uns diese Mauern nicht mehr leisten. Es ist die Zeit, zusammenzustehen. Zusammenzuhalten. Füreinander zu sein. Füreinander zu kämpfen. Füreinander. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Wir sind für euch. Ich bin für dich. Weil Gott ist für uns. Er hat alles für uns gemacht. Er hat alles für uns gemacht. Oh, das ist unser Leben. Das ist... Oh. Das ist unser Leben, das ist unser Fundament, das ist alles, weißt du, da, je mehr wir darin leben, ruhen, umso schöner wird unser Leben. Oh, umso schöner wird jede Gemeinschaft. Wenn wir uns für die Liebe entschieden haben, für den Frieden. Ich lasse nicht zu zwischen meine Geschwister, dass irgendwas zwischen mich und meinem Bruder oder Schwester kommt. Ich lasse nicht zu, dass in der Familie was zwischen mich und meinen Ehepartner, zwischen mich und meine Kinder kommt. Und wenn es gekommen ist, dann fordere ich es wirklich zurück. Göttliche Familien, wo einer für den anderen ist, nicht gegeneinander. Oh, das ist die Welt. Aber wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern wir haben den Geist empfangen, der aus Gott ist. Und mit diesem Geist leben wir jeden Tag und lassen wir uns füllen. Jeden Tag, Heiliger Geist, jeden Tag. Halleluja, jeden Tag. Füllen mit der Kraft des Heiligen Geistes, um stark zu sein, um gewappnet zu sein für jede Herausforderung. Weisheit, weißt du, Weisheit gibt der Heilige Geist. Weisheit, Herr, ich weiß nicht, was heute alles auf mich zukommt, aber du hast Weisheit. Und ich nehme deine Weisheit für jeden, der anruft, für jeden, der, mit dem ich am Arbeitsplatz zusammenkomme, für jeden, dem ich vielleicht bei einem Fest gehst, vielleicht auf eine Hochzeit oder wo auch immer. Danke für Weisheit. Danke für Worte, die Geist und Leben sind. Geist und Leben. Nicht beschweren, nicht jammern. Oh, wie schlimm es jetzt in Deutschland ist oder in der Schweiz oder in Österreich oder in Europa oder in Amerika oder in Russland. Egal. Das bringt nichts, ja. Das macht es nicht besser. Haben wir schon festgestellt. Wir sprechen das Gute. Wir sprechen die guten Pläne. Wir sprechen das, was Gott möchte. Wir sind nicht ohnmächtig, auch weil wir nicht so viele sind. Aber ein Sohn, ein einziger schon, macht den Riesenunterschied. Und welchen Unterschied machen wir? Boah, du machst den Unterschied. Dem, was du sprichst, was Geist und Leben ist. Jesus hat den Unterschied gemacht. Siehst du sein Leben? Er hat den absoluten Unterschied gemacht. Und du bist bestimmt, sein Leben zu leben. Nicht ans Kreuz zu gehen am Ende, natürlich. Die Erlösungstat ist getan. Aber so zu leben wie er. Die Kranken zu heilen. Nicht zusammenzubrechen und sagen, boah, das kann ich nicht. Sondern wenn dir ein Kranker über den Weg läuft, dann du hast die Kraft. Kranken werden sie dir Hände auflegen, Markus 16, und sie werden gesund werden. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht du bist. Denke nie. Also wenn wir denken, oh, ich muss jetzt den Kranken heilen, dann wird es nicht klappen. Aber wenn du weißt, boah, Gott in mir heilt die Kranken. Gott in mir weckt die Toten auf. Er weckt die Toten auf. Die geistlich Toten und die körperlich Toten. Er macht's durch mich. Er macht's durch uns. Halleluja. Und dann werden unsere Länder verwandelt. Wir sind erweckt. In der ersten Liebe mit Jesus. Voll vom Heiligen Geist. Stehen in der Kraft des Heiligen Geistes. In der Autorität, die er uns gegeben hat. Halleluja. Wir heilen die Kranken, wir wecken die Toten auf. Wir haben Ideen. Vielleicht brauchst du Ideen am Arbeitsplatz, wie was weitergeht. Unlösbare Situation, egal wo. Sie kommen vom Heiligen Geist, der in dir ist. Er hat die Lösung. Er hat die Lösung für jegliche Sache. Sag mal, ich habe die Lösung. Weil Gott in mir lebt. Halleluja, ich mache davon Gebrauch. Ich lebe nicht alleine. Sondern ich bin gefüllt von Gott. Und so lebe ich. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Streck dich mal aus. Danke, Herr, für die Fülle deines Geistes. Herr, danke, dass wir nicht mehr alleine durch diese Welt schreiten, sondern danke, dass wir mit dir und gefüllt mit dir durch dieses Leben gehen. Und danke, dass wir an nichts Mangel haben, weil du unsere Fülle bist. Danke, Herr, für Weisheit. Herr, wir empfangen Weisheit für jegliche Situation, für jegliche Not. Weisheit, Kraft, Liebe. Danke, Herr, Frieden. Unser Leben ist Frieden. Oh, ich danke dir von ganzem Herzen, gefüllt mit dir, gefüllt mit dem Heiligen Geist, gefüllt mit Stärke, gefüllt mit Worten der Liebe. Mit Worten des Friedens, mit Freude, mit Glück, vollkommen ausgefüllt mit dir, vollkommen erfüllt, ja, jede Zelle von uns ist erfüllt, jeder Gedanke ist erfüllt. Ich bin vollkommen erfüllt von dir. Halleluja, danke, Herr. Und du bist meine Nummer eins, Herr. Du bist meine Nummer eins. Jesus, du bist die Nummer eins. Jesus, du bist die Nummer eins. Vater, du bist die Nummer eins. Du bist die Nummer eins. Du bist meine Priorität. Und ich trachte zuerst nach deinem Reich. Und alles fällt mir zu. Sag mal, alles fällt mir zu. Amen und Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Bin ich drauf? Mein Mikro? Halleluja. Ja, das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. Das habe ich mir gemerkt. Naja, wirklich, ich bin kein großer Weintrinker, aber ich glaube, da steckt Offenbarung drin. Das ist eigentlich die Zusammenfassung der Predigt von Irina. Ja, wirklich, das ist die Zusammenfassung der Predigt von Irina, weil das Leben ist zu kurz für wenig Heiligen Geist in deinem Leben. Amen. Das Leben ist zu kurz für ein geistloses Leben. Die Ewigkeit ist zu nah und das Leben ist zu kurz, um dich zufrieden zu geben mit einem Low-Level Christ sein. Amen. Ohne den Heiligen Geist oder mit wenig, möglichst wenig vom Heiligen Geist. Ja, wie können wir noch Christ sein mit möglichst wenig vom Heiligen Geist? Ja, das, manche versuchen das. Das ist genau dieses Spiel. Wie kann ich immer noch errettet sein und möglichst wenig vom Heiligen Geist in meinem Leben haben? Ich sage dir, das Wort Gottes sagt, dass wir bewahrt werden im Glauben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Du wirst es gar nicht bis zum Ende schaffen ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du Frucht säen willst in deinem Leben und Frucht bringen willst in deinem Leben, dann sage ich dir was, dann kannst du allen Heiligen Geist brauchen, den du nur kriegen kannst. Amen. Dann kannst du alles brauchen. Jeden Tropfen Heiligen Geist, den du kriegen kannst, kannst du brauchen. Wie du es gehört hast, ist in guten Zeiten und in schlechten Zeiten, in Herausforderungen, in Stürmen und in schönen Dingen. Du kannst jeden Tropfen Heiliger Geist brauchen, den du kriegen kannst. Amen. Also sag mal, das Leben ist zu kurz für wenig Heiligen Geist. Amen. Weil er ist der gute Wein. Er ist der gute Wein, den du brauchst. Halleluja. Preist den Herrn. Und ihr Lieben, eine Sache, die der Heilige Geist noch tut, und das war mir jetzt gerade diese Woche so eine ganz neue Offenbarung. Eine Sache, die der Heilige Geist noch tut, findest du in Römer 8, Vers 16. Ich kann es auswendig kommen. Sie da lang suchen. Da heißt es, der Geist selber, der Heilige Geist, gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Das heißt, der Heilige Geist ist dafür verantwortlich, ist dafür zuständig und tut es in unserem Geist, dass wir diese Gewissheit haben, dass wir bei Jesus sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir errettet sind, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, wenn wir heute sterben würden, wären wir im Himmel. Amen. Dafür ist der Heilige Geist zuständig. Und ich hatte letzte Woche, das war am Donnerstag, hatte ich so ein Erlebnis und es war wirklich außergewöhnlich, weil ich hatte das in der Form wirklich noch nie eigentlich, seitdem ich gläubig bin. Und ich hatte ich war in dieser Zeit, wo ich Lobpreis gemacht habe, einfach wollte Zeit mit Gott verbringen, Lobpreis, Gebet und so weiter. Und plötzlich war es so, wie wenn mir alles wegrutschen würde. Es war für einen Moment so, ich glaube, dass Gott es zugelassen hat, für einen Moment war es so, wie wenn mir das wegrutschen würde. Jede Gewissheit, jede Sicherheit, das, was wir hier lesen in Römer 8, 16, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. In einem Moment war es so, wie wenn mir diese Gewissheit wegrutschen würde und ich plötzlich sah ich mich getrennt von Gott, plötzlich sah ich mich verloren, plötzlich dachte ich, wow, was ist das? Jede Gewissheit war wie weg. Geblasen. Und ich kann euch sagen, das war so furchtbar. Und in dem Moment dachte ich, Nicht meinem schlimmsten Feind wünsche ich das. Es war so furchtbar. Plötzlich dieses und im ersten Moment, ich wusste gar nicht, was passiert. Deswegen, im Nachhinein war mir klar, okay, der Heilige Geist wollte mir was zeigen. Aber in dem Moment, wo ich da drin gesteckt bin, war es nicht so, dass ich irgendwas wusste, sondern es war tatsächlich real. Es war real, wie es sich anfühlt, wenn der Heilige Geist deinem Geist nicht Zeugnis gibt, dass du ein Kind Gottes bist, dass du errettet bist. Weißt du, ich gehe seit 35 Jahren mit Gott oder noch länger. Und ich hatte immer diese Gewissheit in meinem Herzen, seitdem ich Jesus aufgenommen habe, hat mich diese Gewissheit eigentlich nicht verlassen, weißt du, dass ich ein Kind Gottes bin, weil der Heilige Geist mir Zeugnis gibt. Aber mir wurde plötzlich neu bewusst, wie es ist, wenn du diese Gewissheit nicht hast, beziehungsweise wenn du tatsächlich real von Gott getrennt bist. Wenn du weißt, in Ewigkeit getrennt von Gott, in Ewigkeit ohne Jesus, das war so grauenvoll. Und ich habe mich dann wirklich mit dem Proklamieren der Gnade von Jesus und einem Gnadenlobpreislied wieder da rausgearbeitet, verstehst du, dass mir wieder bewusst wurde, hey, die Gnade Jesu ist da, weil es war nicht irgendein Anhalt, es war nicht, dass ich irgendwie gesündigt hatte und jetzt der Teufel mich angeklagt hätte und gesagt, du hast gesündigt und deswegen bist du getrennt von Gott, so war es nicht, es gab keinen Anlass, es war wie wenn einen Moment lang Gott zulassen würde, dass ich spüre, dass ich sehe, wie es ist, wenn jemand nicht errettet ist. Und weißt du, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast nicht diese Gewissheit in deinem Herzen tatsächlich? Vielleicht ist es so, weißt du, die Welt, da hatte ich auch mal so eine Offenbarung drüber, da waren wir in Beuron im Thermalbad, Irina und ich, und waren so mit den Poolnudeln, sind wir so im Wasser gefloatet, ja, da kannst du so floaten, da geht das so ein Kreis, da wirst du immer so im Kreis rumgetrieben. Und plötzlich, und weißt du, es ist alles so auf Peace und alles so auf oh, Chill und Entspannen und so weiter. Und plötzlich hatte ich so eine Offenbarung, so lullt der Teufel die Welt ein. So lullt der Teufel die Seelen der Menschen ein. Alles gut, alles gechillt, schön, schöne Farben, schöne Musik, schön warmes Wasser, alles wunderbar. Aber weißt du, wenn du real getrennt von Gott bist, du kannst versuchen, mit allen Methoden, mit allen Mitteln und Wegen versuchen, dich einzulullen, dich abzulenken, dir alles Mögliche zu holen. Aber am Ende, weißt du, und das war diese Offenbarung, die ich am Donnerstag hatte, am Ende stehst du vor der Ewigkeit. Am Ende stehst du vor der endgültigen Entscheidung. Wo geht meine Reise hin? Weißt du, die Reise auf den Poolnudels geht nicht zwangsläufig in die Herrlichkeit Gottes. Wo geht meine Reise hin? Und weißt du, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast nicht diese Gewissheit in deinem Herzen. Wenn ich heute sterben würde, dann wäre ich bei Jesus. Weißt du was? Ich bitte dich, ja, ich flehe dich geradezu an, geh nicht hier weg in diesem Zustand. Vielleicht, weißt du, die Bibel sagt, wer Jesus aufnimmt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie bewusst Jesus aufgenommen oder du schaust über Livestream zu und du hast noch nie bewusst Jesus in dein Leben aufgenommen. Weißt du, und vielleicht bist du mit dem Strom der Welt gegangen und du hast dir von der Welt einreden lassen, alles gechillt. Meine Poolnudel ist da, das Wasser ist warm, alles gechillt, alles gut. Vielleicht hast du dir das einreden lassen, aber ich sage dir, niemand kommt zum Vater, niemand kommt in die ewige Herrlichkeit, außer durch Jesus Christus. Wenn der Heilige Geist deinem Geist nicht dieses Zeugnis gibt, hey, ich bin ein Kind Gottes, wenn ich heute sterben würde, dann wäre ich bei Jesus. Also wenn das so ist, dann lass es nicht so bleiben. Amen. Weil die Bibel sagt, hey, wer ihn aufnimmt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Wer zu ihm kommt, den errettet er. Also als ich aus dieser Erfahrung rausgegangen bin, dann wieder den Boden unter den Füßen hatte. So war es dann wirklich, wieder den festen Boden unter den Füßen hatte, wieder diese Gewissheit hatte, diese Sicherheit in Gott wieder hatte. Also da war in mir eine neue Entschiedenheit, eine neue Klarheit. Hey, wir müssen doch jedem Menschen auf dieser Welt sagen, hey, lasst euch versöhnen mit Gott, lasst euch erretten. Ohne Jesus gibt es keine Erlösung. Amen. Es gibt, weißt du, egal wie, was die Welt alles tut, weißt du, du kannst den ganzen Tag in deinem Smartphone verbringen und dich ablenken lassen. Du kannst hier ein Video sehen und da ein Video und da noch was und da noch was. Und dann kannst du dich ablenken. Aber weißt du, irgendwann einmal kommt dieser Punkt, wo es darum geht, wo geschieden wird, Finsternis oder Licht. Und ich sag dir, die Finsternis ist real. Ich hab's erlebt letzten Donnerstag. Die Finsternis ist real. Trennung von Gott, weißt du, das wünschst du nicht deinem schlimmsten Feind. Egal wie sehr jemand gegen dich gesündigt hat, du wünschst es ihm nicht, weil es einfach schrecklich ist, weil es so furchtbar ist und weil es endgültig ist und weil es ewig ist. Ah, das kann man sich gar nicht vorstellen. Weißt du, eine Sekunde war genug für mich oder es war vielleicht eine Minute oder zwei oder vielleicht waren es auch fünf, aber es ist schrecklich genug. Aber die Ewigkeit, das wünschst du niemand. Und ich sag dir, vielleicht schaust du über Livestream zu oder vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast noch nicht diese Gewissheit, dass der Geist Gottes deinem Geist Zeugnis gibt, dass du ein Kind Gottes bist. Vielleicht entweder, weil du noch nie Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, persönlich zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Vielleicht, weil du tatsächlich ihn zwar mal aufgenommen hast, aber dann von ihm weggekommen bist, ohne ihn gelebt hast. Oder auch vielleicht, weil da tatsächlich konkrete Sünde in deinem Leben permanent ist und du weißt genau, das trennt mich von Gott. Weißt du, natürlich ist es nicht, es sind nicht unsere Werke, die uns retten, es ist nicht unser Gutsein, das uns rettet. Und trotzdem ist es so, der Lohn der Sünde ist am Ende der Tod. Und davon spricht die Bibel nicht im Sinne von Tod, physischen Tod in erster Linie, sondern der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Das heißt, wenn du heute Morgen hier bist oder über Livestream zuschaust und da ist eine Sache in deinem Leben, wo du genau weißt, das trennt mich von Gott, weißt du, dann geh nicht von hier weg. Ich bitte dich. Sag mal, stoß mal deinen Nachbarn an und sag, ich bitte dich, geh nicht weg, wenn dich das betrifft. Okay? Weißt du, wir müssen uns das bewusst machen. Es ist real, verstehst du? Es ist real. Jede Minute gehen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen oder Hunderttausende von Menschen in die Hölle. Jede Minute. Es ist wie ein ständiger Strom. Alles läuft auf das Ende zu. Alles läuft auf die Ewigkeit zu. Das Leben ist zu kurz, um uns das nicht so bewusst zu machen. Verstehst du? Es geht alles auf diese Ewigkeit zu. Und die einen strömen Richtung ewiges Leben und Richtung ewige Herrlichkeit. Und die anderen strömen Richtung ewiger Tod und ewige Verdammnis und ewige Finsternis. Weißt du? Und wir, die wir errettet sind, die wir Jesus haben, wir haben diese Verantwortung zu sagen, hey, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch retten. Aus diesem verkehrten Geschlecht, so wie Paulus sagt. Amen. Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Nochmal. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Ich danke dir für deinen Geist, der heute Morgen hier ist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns wirklich diese Dringlichkeit in unser Herz gibst, Herr. Ja, die Zeit ist wirklich zu kurz. Die Zeit ist zu kurz, um uns mit weniger von Gott zufrieden zu geben. Aber die Zeit ist auch zu kurz, um mit Gott zu spielen und zu sagen, okay, ich schiebe eine klare Entscheidung für Jesus hinaus. Die Zeit ist zu kurz, um zu sagen, ja, eines Tages mache ich mir Gedanken, oh ja, nach diesem Gottesdienst, boah, da muss ich mich erstmal zurückziehen und man braucht erstmal wieder meine Ruhe und da kann ich erstmal gar nicht, kann ich keine Entscheidung treffen oder irgendwas. Die Zeit ist zu kurz, um alles immer aufzuschieben. Die Zeit ist zu kurz, um uns einlullen zu lassen. Die Zeit ist zu kurz, um den Weg der Welt zu gehen. Die Zeit ist zu kurz. Die Ewigkeit ist real und sie kommt schnell auf uns zu. Und sie kommt schnell auf uns zu. Herr, und egal wie lang wir noch hier auf dieser Erde sind, selbst 50, selbst 100 Jahre, sind ein Augenblick im Vergleich zur Ewigkeit. Und deswegen, Herr, wir wissen nicht, Herr, wann unsere Stunde geschlagen hat. Wir wissen nicht, wann der Punkt gekommen ist in unserem Leben. Aber Herr, wir wollen auf solche sein, die auf die Ewigkeit zugehen, mit diesem Zeugnis in unserem Herzen, mit diesem Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Herzen, mit dieser Gewissheit des Heiligen Geistes in unserem Herzen, ja, der unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Welche Gnade zu wissen, dass wir bei Gott angenommen sind, dass wir bei Gott angekommen sind, dass wir geliebte Kinder des Vaters sind und dass wir nichts zu fürchten brauchen, nicht mal den Tod zu fürchten brauchen. Welch eine Gnade. Aber Herr, das sind Menschen, auch vielleicht heute hier in diesem Raum und über Livestream, die zuschauen. Herr, die diese Gewissheit noch nicht haben, die diese Sicherheit noch nicht in ihrem Herzen haben. Und du möchtest nicht, Ja, du bittest, ja, du bettelst geradezu, weil du möchtest nicht, dass auch nur einer verloren geht, Herr, sondern du möchtest, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Herr. Und so bete ich heute Morgen, Vater, für jeden Einzelnen, Herr, der vielleicht eingelullt worden ist, auch ja, durch Wege der Welt eingelullt worden ist, durch die Ablenkungen der Welt, aber auch eingelullt worden ist, vielleicht einfach durch ein bisschen Religion, ein bisschen Christ sein, irgendwie ein bisschen christlich sein. Weißt du, sage ich dir auch über Livestream, Christ sein ist nicht christlich sein. Christlich können viele sein. Manche Heiden sind christlicher als manche Christen in ihrem Verhalten, sage ich dir. Aber weißt du, das macht sie noch nicht zu Christen. Christen bedeutet Christus haben. Christ sein bedeutet, ich bin in Christus und Christus ist in mir. Und wenn du noch nicht diese Gewissheit hast, ganz egal, was deine Religion ist, ganz egal, was deine Konfession ist, ganz egal, ob du in der Kirche geboren wurdest, von mir aus, ja, deine Geburt schon von mir aus vorm Altar stattgefunden hat oder sonst irgendetwas, es ist egal, weißt du, du brauchst eine persönliche Entscheidung für Jesus in deinem Leben, du brauchst seinen Heiligen Geist, der deinem Geist Zeugnis gibt, du musst ihn aufnehmen in deinem Leben, du musst ihn aufnehmen in deinem Herzen, du musst Ja sagen zu ihm, weißt du, seine Gnade ist da für jeden Menschen. Aber wir müssen Ja sagen. Wir müssen Ja sagen zu seiner Gnade. Weißt du, Jesus ist nicht gekommen, um uns zu richten, sondern Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Er ist nicht gekommen, weißt du, er ist nicht gekommen, um einen Grund zu suchen, um dich zu verdammen, sondern er ist gekommen, um einen Grund zu suchen, um dich zu retten. Aber es gibt nur einen Grund, warum er dich retten kann, wenn er in dir gefunden wird. Wenn er in dir ist, wenn Jesus dein persönlicher Herr ist, dann findet er den besten Grund, dann findet er den einzig wahren Grund, dann findet er den Grund überhaupt, dich zu retten. Und den möchte er finden. Und den möchte er finden. Und wenn du heute Morgen hier bist, hier in diesem Raum oder über Livestream zuschaust und du hast noch nicht diese Gewissheit oder du bist vielleicht gerade jetzt überführt, vielleicht hast du dich bisher sicher gefühlt irgendwie im Natürlichen, aber plötzlich jetzt, wo du mich reden hörst, merkst du, nein, ich habe ja Jesus noch gar nie wirklich zum Herrn meines Lebens gemacht. Oder du merkst, ja, ich habe ihn mal zum Herrn meines Lebens gemacht, aber ich habe ihn die letzten Jahre einen guten Mann sein lassen und ich habe versucht, mein Leben zu leben. Ich habe versucht, es auf Sparflamme zu köcheln. Wie auch immer, weißt du, dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten und du sollst heute Morgen nicht hier hinausgehen, ohne diese Gewissheit in deinem Herzen, dass der Geist Gottes deinem Geist Zeugnis gibt, dass du ein Kind Gottes bist. Halleluja. Oder wenn du hier bist heute Morgen und du weißt genau, da ist diese Sache in meinem Leben, die trennt mich von Gott, diese Sünde in meinem Leben und du möchtest diese Sünde loswerden. Ja, du weißt, du musst diese Sünde loswerden. Ja, weißt du, Jesus ist stärker. Halleluja. Weißt du, auch da lassen wir uns manchmal einlullen durch so eine billige Gnade, so nach dem Motto, ja, Herr, wenn du wirklich willst, dass ich, was weiß ich, diese Pornografie suche, dass ich die überwinde, dann musst du es halt machen. Ja, ja, Herr, wenn du wirklich willst, dass ich von dieser Unzucht frei werde oder von diesem, keine Ahnung was, von der Kleptomanie oder was auch immer oder Drogen oder was auch immer es ist, wenn du wirklich willst, dass ich frei werde, dann musst du es machen. Ja, er muss es machen, aber weißt du, du musst kommen. Amen. Du musst kommen und du musst mit dieser Entschiedenheit kommen. Du musst sagen, nein, ich lasse dich nicht. Heute Morgen lasse ich nicht locker, bis ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich frei bin. Halleluja. Amen. Und deswegen, wenn eine dieser drei Dinge, die ich jetzt gesagt habe, auf dich zutrifft, wenn du noch nicht diese Sicherheit hast, wenn du noch nicht Jesus aufgenommen hast in deinem Leben, wenn du ihn zur Seite geschoben hast die letzten Jahre und du brauchst einen neuen Anfang oder wenn da einfach Sünde ist in deinem Leben, die dich von ihm trennt, dann einfach ganz schnell, wo du bist jetzt, hier im Raum oder wo du über Livestream zuschaust, gib mir einfach ganz schnell ein Zeichen und sag einfach, indem du deine Hand hebst, sag einfach, Pastor Georg, ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest, einfach ganz schnell, da wo du bist, heb einfach deine Hand, streck deine Hand zu Jesus und sag, ja, Jesus, ich brauche deine Gewissheit, ich brauche deine Sicherheit, ich brauche diese Sicherheit, ein Kind Gottes zu sein. Und Gott sieht deine Hand, ja, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Streck einfach deine Hand ganz aus zu ihm, sodass ich sehen kann, auch wenn du über Livestream so dahin, ich sehe auch deine Hand. Wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du auch deine Hand heben. Ich sehe sie zwar nicht, aber wir nehmen dich mit hinein in das Gebet. Ja, wenn du einfach weißt, ja, ich brauche diese Sicherheit, ich brauche diese Gewissheit. Ja, ich habe sie nicht, so wie ich heute hier bin, habe ich diese Gewissheit nicht. und ich brauche sie, ich will sie. Dann streck einfach deine Hand aus, da wo du bist. Ja, Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Hand da drüben. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt einfach, dass du mich in dieses Gebet mit hineinnimmst. Ich möchte, dass du da mit mir betest, dass du da für mich betest. Dass ich werde dir auch die Hand dann auflegen und dich wirklich in dieses neue Leben hinein freisetzen. Wir werden zusammen ein Gebet sprechen, wir werden Jesus aufnehmen, wir werden ganze Sache machen mit ihm und das Joch der Sünde, das Joch der Trennung in deinem Leben wird zerbrochen sein. Halleluja. Ist noch jemand da? Ich sehe auch deine Hand jetzt. Ja, danke. Streckt einfach eure Hand aus. Jeder Einzelne. Streckt einfach eure Hand aus. Gott ist am Wirken. Weißt du, manchmal ist es ein Kampf. Ja, weil, wie ich gesagt habe, weißt du, der Paulus sagt, der Fürst dieser Welt verblendet den Sinn der Menschen. Das heißt, er lullt uns ein. Er sagt dir vielleicht gerade jetzt, oh nö, das brauchst du nicht. Das kannst du auch alleine für dich tun. Kannst du alleine zu Hause in deinem stillen Kämmerchen tun. Weißt du, Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Weißt du, da ist etwas im Bekenntnis. Da ist etwas in dieser Klarheit. Deswegen, du sagst, jawohl, das bin eigentlich ich. Weißt du, dann gib deinem Herzen einen Ruck und sag, jawohl, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, ich brauche dich. Ja, gib einfach jetzt dieses Zeichen zwischen dir und ihm. Und wir wollen zusammen beten und so, dass ich sehen kann einfach, ja, wer ist noch hier, der sagt, jawohl, ich brauche das, ich möchte das. Nimm mich da rein ins Gebet, dann streck einfach noch deine Hand aus zu ihm und gib ihm einfach das Zeichen. Ja, danke auch für deine Hand, wunderbar. Halleluja, Halleluja. Gott ist am Wirken, Gott ist am Wirken. Da auch danke für deine Hand. Danke, Jesus. Danke, da auch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Klarheit. Weißt du, er reißt den Vorhang weg. Er reißt die Decke weg. Er lässt dich sehen, wie es wirklich ist. Er lässt dich sehen, wie es wirklich steht. Halleluja. Halleluja. Und heute Morgen wird diese Gewissheit in dein Herz hineinkommen. Heute Morgen wird diese Sicherheit in dein Herz hineinkommen. Er hat dich angenommen. Du bist bei ihm angekommen. Halleluja. Er ist der Herr deines Lebens. Die Gnade Gottes ist für dich. Die Gnade Gottes ist erschienen, heißt es in der Bibel. Allen Menschen. Halleluja. Halleluja. Aber nicht alle haben es angenommen. Aber du, der du deine Hand gehoben hast oder die du deine Hand gehoben hast, du nimmst ihn heute an und du nimmst heute seine Erlösung in Anspruch. Du nimmst heute seine Vergebung in Anspruch. Du nimmst heute seine Erneuerung durch den Heiligen Geist in Anspruch. Du lädst den Heiligen Geist ein und dann kann er dir Zeugnis geben, dass du ein Kind Gottes bist. Halleluja. Letztes Mal, wer ist noch da, der sagt, jawohl, ich möchte damit reingenommen werden. Streck einfach noch deine Hand aus. Jesus ist hier. Ja, danke. Danke, Jesus ist hier. Er sieht deine Hand. Er sieht deine Hand. Halleluja. Und jetzt ganz schnell einfach, während jetzt sonst niemand umherschaut und niemand sonst umherläuft, aber alle die ihr eure Hand gehoben habt, ich möchte jetzt mit euch und für euch persönlich beten. Und ich bin mir absolut sicher, weißt du, weil das Wort Gottes es sagt. Und das ist nicht eine Sache des Gefühls, sondern es ist eine Sache des Wortes Gottes. Wer ihn aufnimmt, dem gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, du wirst heute Morgen hier verändert weggehen. Und deswegen ganz schnell, wenn dich das betrifft, alle, die jetzt hier live vor Ort ihre Hand gehoben haben, kommt einfach ganz schnell zu mir hier nach vorne. Kommt ganz schnell aus den Reihen raus, einfach, ja, geht einfach nebendran aus den Reihen raus. Ja, kommt einfach ganz schnell hier nach vorne. Halleluja. Sodass wir zusammen beten können. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Kommt einfach näher. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Genau, kommt hier rüber. Ja. Ja, pass auf, wir machen eine Reihe. Ja. Halleluja. Oh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wow. Herzlich willkommen. Wow. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wow. Wow, Gott ist am Wirken. Halleluja. Halleluja. Danke. Vielleicht könnt ihr noch hier rüberkommen. Das ist so, genau. Dann sind wir alle zusammen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und wenn du über Livestream zuschaust und du hättest oder du hast deine Hand auch jetzt gehoben, weil du weißt, es ist auch für mich, dann sprich einfach jetzt dieses Gebet, das wir jetzt als erstes zusammen sprechen wollen. Jeder, der hier vorne ist und auch hier am Platz, ihr könnt eure Augen schließen und jeder über Livestream, der zuschaut, schließt deine Augen und wir wollen zusammen jetzt ein Gebet sprechen, mit dem wir Jesus in unserem Leben aufnehmen, mit dem wir sagen, ja, Herr Jesus, komm in mein Herz und mach du mein Leben neu. Ja, sei mein Erlöser, vergib mir meine Sünde. Und dann wollen wir die Kraft des Heiligen Geistes freisetzen, der die Macht der Sünde bricht und der deinem Geist Gewissheit gibt, dass du ein Kind Gottes bist. Halleluja. Schließ einfach deine Augen und lass uns zusammen beten und sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, um mich zu erlösen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Du bist für mich am Kreuz gestorben, wegen meiner Sünde. Und du bist wieder auferstanden von den Toten, um mir ein neues Leben zu geben, um mich in alle Ewigkeit aus der Finsternis zu erretten und in den Bereich deiner Liebe zu versetzen. Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt in meinem Herzen als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Ich gebe dir jetzt meine Sünde, meine Bindung, die Finsternis in meinem Leben. Ich gebe dir das. Und ich stelle mich auf dein Wort, das sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Reinige mich jetzt, Herr Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wasche mich durch die Waschung der Wiedergeburt und schenke mir jetzt dein neues Leben, die Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. In Jesu Namen. Oh, und jetzt bete ich für jeden Einzelnen hier vorne. Ihr, die an den Plätzen seid, streckt einfach eure Hände aus zu denen, die hier vorne stehen. Wir wollen sie jetzt segnen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein ganz entscheidender, heiliger Moment. In dem Namen Jesus setze ich die Kraft des Heiligen Geistes frei in deinem Leben. Oh, und ich setze jetzt diese tiefe Erfassung mit der Liebe des Vaters frei in dir. Diese Gewissheit, du bist geliebt. Der Vater ist für dich. Oh, er hat dich erlöst, gerade jetzt. Du hast seinen Namen angerufen. Und das Wort Gottes sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Und so spreche ich dir jetzt zu, du bist eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen. Die Finsternis ist vergangen. Neues Licht ist geworden. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir, dass du das Joch gebrochen hast, Herr, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Frei und los. In Jesu Namen. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für die Realität, Herr. Herr, deines Lebens, des Lebens von Jesus. Ja, er ist auferstanden. Und danke, dass dieser Auferstandene jetzt lebt in dieser Tochter Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich spreche dir zu und ich spreche es auch jedem Einzelnen, der hier vorne steht, zu, wo Sünde in eurem Leben war. Es gilt jetzt, euch ist vergeben durch die Kraft des Blutes Jesu Christi. Und er vergibt euch nicht nur, sondern er reinigt euch auch. Er reinigt euch jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, wie Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um meines Wortes willen. Und so spreche ich dir zu. Du bist schon rein durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes. Er sagt, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. Ich mache dein Leben neu. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für die Realität der Wiedergeburt, Herr. Danke, Herr, für dieses größte Wunder, das du tun kannst im Himmel und auf der Erde, Herr, dass Menschen nicht mehr länger getrennt sind von der ewigen Herrlichkeit, sondern dass sie erlöst und errettet sind und wissen, worauf sie zugehen, Herr. Danke, Herr, dass meine neue Schwester jetzt weiß, dass sie auf die Herrlichkeit Gottes zugehen kann. Danke, Heiliger Geist, dass du ihr dieses Zeugnis gibst. Ihre Zukunft ist Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus liebt dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Ihr anderen, die ihr im Raum seid, ihr könnt ruhig im Geist beten, auch für die Leute. Seid engagiert. Es geht um ewige Seelen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken jetzt, Herr. Danke, Jesus. Oh, jedes Joch ist zerbrochen in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass er klar sieht, von heute an klar sieht, Herr, deine Realität sieht, Herr. Wenn er in deinem Wort liest, Herr, dass er Offenbarung bekommt, Herr, dass er Offenbarung sieht, Herr, dass dein Wort lebendig wird, Herr, Herr, in seinem Herzen, Herr, und dass er weiß, dass er weiß, dass er weiß, dass du, Heiliger Geist, in seinem Leben am Wirken bist, Herr. Oh, ich segne dich mit dieser Gewissheit, im Namen von Jesus, im Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja, du bist nicht allein. Jesus ist da. Sein Geist ist da. Seine Liebe ist da. Und er hüllt dich ein. Er hüllt dich ein in diese Liebe. Er hüllt dich ein in diese Realität. Oh. Er sagt zu dir, hebe deine Augen auf und sieh das Land, das ich für dich habe. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein gutes Land, ein schönes Land. Ja, so wie Eden, das Wonneland, von dem wir heute gehört haben. Oh, ich habe gute Pläne über dich, sagt der Herr. Pläne zum Frieden und nicht zum Unheil, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Halleluja. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, für die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft deiner Klarheit, Herr. Oh, die Sicherheit, Herr, die in deiner Gnade ist, Herr. Danke für deine Gnade. Ja, aus deiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade um Gnade um Gnade, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Kraft deines Blutes, Herr. Danke, Herr, dass dein Blut mächtig ist, wirksam ist, Herr. Halleluja, dass es wäscht und dass es reinigt, Herr. Ja, wie es heißt, weißer als Schnee, reiner als in Lauge gewaschene Kleidung. Halleluja, danke, Jesus, Herr. Herr, für dein Werk jetzt, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für das zarte Flüstern deiner Stimme, Herr, in ihr Herz. Meine geliebte Tochter, du gehörst mir. Und nichts und niemand kann dich mehr trennen von meiner Liebe. Nichts und niemand. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Oh, wir preisen dich auch für jeden, der über Livestream zuschaut. Wenn du über Livestream zuschaust und du hast dieses Gebet gebetet, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Sag uns einfach, ja, ich habe dieses Gebet gebetet, wir wollen dir was Kleines schenken, zuschicken und einfach mit dir in Kontakt treten. Sag uns einfach Bescheid. Okay? Gott ist hier. Seine Gnade ist hier. Und ihr, die ihr hier vorne seid, hinter euch stehen jetzt noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die einfach bereit sind, auch noch für euch persönlich weiter zu beten, wenn ihr das möchtet, euch auch was Kleines schenken wollen und mit euch noch rüber in den Gebetsraum gehen würden. Und wenn ihr das möchtet, einfach dreht euch einfach um und schaut, wer hinter euch ist und heißt sie mal, begrüßt sie mal und dann geht ihr einfach mit ihnen rüber in den Raum und empfangt Gebet. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Genau, einfach da in diese Richtung. Genau. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Geben wir mal Jesus nochmal einen Applaus. Wow, wow. So bewegend. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weißt du, und wenn du hier bist und du hast diese Gewissheit in deinem Herzen, dass Jesus in deinem Leben ist, dann streck einfach mal deine Hände aus und sag einfach mal, danke Jesus, dass ich einen Unterschied machen darf in dieser Welt und dass Errettung durch mich zu den Menschen um mich herum kommt. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Weißt du, ich weiß nicht, welcher Evangelist es zuerst gesagt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist trotzdem ein guter Satz. Gerettet sein gibt Rettersinn. Amen. Gerettet sein, das Bewusstsein, gerettet zu sein, gibt Rettersinn. Halleluja. Und deswegen freue ich mich auch über dieses Wochenende, wo wir so starke Ernte hatten. Gestern war ja auch das Kaffee der Begegnung für ukrainische Flüchtlinge. Und ich habe den Bericht schon, es sind mehrere Heilungen, Wunder und verschiedene Sachen passiert. Und 50 Personen haben Jesus empfangen. Halleluja, es ist nicht stark. Preis den Herrn. Ansonsten auch einige starke Heilungen. Zum Beispiel, das ist stark, eine Frau hatte vor kurzem eine Augenoperation, das Auge war sehr gerötet und völlig unbeweglich, also starr. Nach dem Gebet war das Auge völlig frei beweglich. Halleluja, preis den Herrn. Eine andere Frau hatte Muskelzucken im Gesicht. Dieses Muskelzucken ist in der Herrlichkeit Gottes weggegangen. Preis den Herrn, so verschiedene Sachen, ich kann jetzt nicht alles, allein 7 Personen wurden von Schmerzen im Knie geheilt und so weiter. So der Hammer. Und dann die Esoterikmesse natürlich. Da haben wir übrigens ein paar Fotos schon, ein paar aktuelle. Die sind ja heute noch, unser Team ist ja heute noch auf der Esoterikmesse. Deswegen ist Astrid und verschiedene andere sind nicht da, weil sie auf der Esoterikmesse sind. Hier better.live. Ja, 20 Menschen haben gestern, allein gestern, Jesus empfangen. Halleluja. Schauen, wie wir heute noch dazukommen. Das heißt, alleine gestern 70 Bekehrungen durch diese beiden Einsätze. Dann heute Morgen hier wieder, wow. Bis bevor das Wochenende zu Ende ist, haben wir vielleicht 100 neue Seelen im Reich Gottes. Amen. Wie wäre das? Halleluja. Preist den Herrn.